Das ist Child, Mucke, was? Ich erwarte nicht viel, doch scheiß drauf, was ihr labert. Guck, es passt. Guck, ich mach keinen Ladi-Dadi, Nazi-Party-Affentanz. Ich mein das jetzt so ernst, dass ich über euch nicht lachen kann. Für euch ist das Klassenkampf, für mich nur ein Spiegelbild. Die Welt hier ist so hart, dass ständig jemand auf dich schießen will. Ich fahr nicht diesen Film, weil ich meinen Frieden will. Um dann ein Brett zu schreiben und Idioten auf nem Beat zu killen. Ihr seid nur kleine Gauner, alle mit dem gleichen Trauma. Jeder schaut dem anderen auf den Schwanz, das Game ist eine Sauna. Und das ist leicht durchschaubar, keiner bringt Leistung. Außer die, die wissen, worum es hier geht. Dreh den Scheiß jetzt lauter, das hier ist bombastisch. Jeder deiner Songs, Plastik, eure Mucke ist für meinen Geschmack ein Tick zu bon. Lastig von euch Rappern kommt, fast nicht deine Leute sind Punker, guck, ich hab das Herz eines Löwen, du das vom Pink. Ich schreib, als wär's nicht 1A, als wär's nicht, zeig's da, als wär's nicht. Sie tun bald auch, als wär sie je. Ihr zeigt Arsch, als wär's nicht, beitet nach, als wär's nicht. Ihr hockt im Smart, als wär's nicht, und tut bald so, als wärt ihr ich. Deutschrap wechselt das Ufer, er wird immer abstruser. Ich nenne dein Pack Loser, das ist für dein Subwoofer. Gott ist diese Scheiße Fly, ich bin wie der weiße Hai. Und der Grund, warum die ganzen Rapper immer Scheiße schreien. Auf einmal will jeder rappen, als ob wir drei Gegner hätten. Eure Zukunft sieht jetzt leider scheiße aus wie Leberflecken. Glaubt mir, dass wir keinen brauchen, ihr wollt ständig einen rauchen. Und habt immer Outfits an, die aussehen wie eingelaufen. Leider kann dich keiner leiden, ich kann Tracks wie keiner schreiben. Du bist nicht mehr als ein Loser und wirst immer einer bleiben. Alles, was ich schreib, meine ich. Ihr könnt nix und seid peinlich. Und dein Mädchen empfängt mich, ihr splitternackt und breitbeinig. Hier könnt ihr nicht mitreden, ich kann keinen Fick geben. Aber einmal richtig ausholen und dir einen Tritt geben. Ich will nicht mehr freestylen und mir mit euch Beats teilen. Alles, was ihr Trottel für mich seid, sind ein paar Zielscheine. Ich schreib, als wär's nicht 1A, als wär's nicht, zeig's da, als wär's nicht. Sie tun bald auch, als wären sie ich. Ich schreib, als wär's nicht, waltet nach, als wär's nicht. Ihr hofft im Smart, als wär's nicht. Und tut bald so, als wärt ihr ich. Ich seh nur Loser und Bums überall. Oder Leute, die in Klaus gehen wie auf ein Bank. Es gibt tausend, die meinen, sie spitten, aber nur eine Klick, Baby. Und ich weiß, du meinst Hero, wenn du von deinen Hits redest. Bitte sag mir, wenn du einen besseren Rapper kennst. Ey, wie wundert dich nicht, wenn es etwas brennt. This is why I'm hot, die Sonne ist ein Scheiß gegen mich. Laufen so schnell, du kannst es, alles, was hier bleibt, gegen mich. Ich weiß nicht, wie es kommt, doch mittlerweile nennt sich jeder Vogel Rapper. Du bist nicht fly, egal wie hoch du über Boden kletterst. No, ich bin on top und werd mit jeder Strophe besser. Das ist pimpin' all over the world, als wär ich Boris Becker. Wenn du den Takt triffst, grenzt das an ein Wunder. Egal wie viele kommen, ich mach sie platt wie 300. Gegen mich gehen deine Boys reihenweise wie Blei unter. Du tust bald auch, als wärst du, ich mach keinen Scheiß. Ich schreibe, als wär's nichts 1A, als wär's nichts, zeig's da, als wär's nichts. Sie tun bald auch, als wären sie ich. Ihr zeigt, als wär's nichts, waltet nach, als wär's nichts. Ihr hofft im Smart, als wär's nicht, tut bald so, als wärt ihr ich. Ich schreib, als wär's nichts 1A, als wär's nichts, zeig's da, als wär's nichts. Sie tun bald auch, als wären sie ich. Ihr zeigt, als wär's nichts, waltet nach, als wär's nichts. Ihr hofft im Smart, als wär's nichts, tut bald so, als wärt ihr ich.